Ja, Olli, wir sind hier unten in Bad Neuenahr-Ahrweiler, da wo das schlimmste Stelle ist. Seit 3, 4 Tagen sind wir Landwirte ja schon hier, wie seit gestern Mittag. Und ich kann das nur bestätigen, die Behörden, die kriegen entweder keine Einsätze, die Feuerwehren kriegen überhaupt nichts hier. Und gleichzeitig ist es überall, werden Hilfeleistungen auch ja, versucht zu unterbinden. Hier in dem Ort, da kam eine Flutwelle von 12 Metern, weil die vom Ahrtal her sich die Wassermengen vor 2 Brücken gestaut haben und diese Brücken sind gerissen und jetzt sind seit 2 Tagen Fahrzeuge, schweres Geschütz am Versuchen, eine Straße da wieder herzurichten und heute Morgen war eine Riesendiskussion, weil da kam jemand von der Behörde vorbei und hatte gesagt, das dürfte so nicht vollzogen werden, da wäre Baustopp. Allerdings, hier sind Traktoren, sind auch weggeschickt worden, die bräuchte man nicht. Wir haben hier überhaupt keine Unterstützung von staatlicher Seite, staatlich, ja. Im Gegenteil, das wollte ich hiermit mal ausdrücken. Die Feuerwehren, Bundeswehr und Polizei kommen nur, wenn wir Leichen finden. So, und die Ortschaften über besagter Brücke, da war noch niemand seit Mittwoch. Und wir kriegen hier erzählt, ja, die Bundeswehr macht das, ja, die sind mal mit dem Hubschrauber drüber geflogen, ja. Oder kommen Leichenberge, mehr nicht.